Am 10. August fand auf dem Erziehungsplatz des Denkmals des Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg eine Kundgebung der Armeeangehörigen des Ministeriums für Volksstreitkräfte statt, auf dem die Erklärung der Regierung der DVRK unterstützt und der Entschluss dazu gefasst wurde, um jeden Preis den endgültigen Sieg in der Auseinandersetzung mit den USA zu erringen. Daran nahmen teil die führenden Kommandeure der koreanischen Volksarmee wie Fang Byung-so, Lee Myung-soo und Park Yong-sik, die Offiziere und Soldaten der Volksarmee und die Schüler der Offizierschulen aller Ebene. Es wurde die Erklärung der Regierung der DVRK verlesen. Auf der Veranstaltung hielt der Generalstabschef der koreanischen Volksarmee, Vizemarschall der koreanischen Volksarmee, Lee Myung-soo, eine Rede. Er unterstrich, die diesmalige UNO-Sanktionsresolution stelle als ein Produkt der extremen Isolierungs- und Erdrosselungsmachenschaften der USA eine grobe Verletzung der Souveränität der DVRK und eine frontale Herausforderung gegen sie dar. Die heutige Realität beweise nochmals deutlich, dass es völlig gerecht sei, dass die Armee und Bevölkerung der DVRK trotz harter Bewährungsproben und Schwierigkeiten den Gürtel enger schnallend den Kurs der großen Partei auf die parallele Entwicklung der Wirtschaft und der Atomstreitkräfte treu unterstützt und die Macht des Landes maximal gestärkt hätten. Falls die USA ihren unbesonnenen Versuch zur Vernichtung der Ideologie, Gesellschaftsordnung und Bevölkerung der DVRK nicht aufgeben und leichtsinnig handeln, werden die unbesiegbaren koreanischen revolutionären Streitkräfte all ihre Feinde unbarmherzig vernichten. Alle sollen sich im festen Zusammenschluss um den obersten Befehlshaber Kim Jong-un dafür einsetzen, die böswilligen Sanktions- und Erdrosselungsmachenschaften der USA entschieden zu vereiteln und baldigst den endgültigen Sieg bei der großen historischen Sache der Wiedervereinigung des Vaterlandes und der koreanischen Songun-Revolution zu erringen. Anschließend gab es Reden.